Goliath. Dieser Schwuchtel-Rapper, dessen Texte man kaum versteht, so wie Zungenbrecher. Er lacht nicht aus und sagt, ich habe nichts im Game zu suchen. Aber soll ich mir etwa das Game aussuchen? Ich bin nicht Goliath, dieser Schwuchtel-Rapper, dessen Texte man kaum versteht, so wie Zungenbrecher. Er lacht nicht aus, ich hätte nichts im Game zu suchen. Aber soll ich mir etwa das Game aussuchen? Das ist der Lebenslauf, meine Geschichte. Das ist mein Lebenswerk. Und ihr sagt, weil ich nicht ghetto bin, ist es halt nur halb so viel wert. Aber denkt doch mal, was wärt ihr ohne uns? Hättet keinen Intellekt und wäret sinnfrei abgestumpft. Ich singe auch kein Metal, Satan fuck's doch nie. Hasse einfach Freestyle Battle mit Einfluss von R&B. Nehmt die Menschen an, nicht wie sie waren, sondern wie sie sind. Und ihr bekommt ganz viele Liebe zurück, ganz bestimmt. Es ist kein Geheimnis, Griechenland, wir hassen dich. Wegen dir gehen wir pleite, stimmt es oder nicht? Portugal, Italien, Bunga, Bunga, Berlusconi. Und der Italiener steckt im Arsch Italiens Ravioli. Politiker müsste man sein, dann hätte man gar ein schönes Leben. Man könnte sich am Tag erfreuen, nur nehmen und nicht geben. Man ist ganz ohne Arbeit froh, das Geld, das kriegt man sowieso. Nach nichts muss man sich richten und hat auch keine Pflichten. Guck, für euch bin ich Goliath, dieser Schwuchtel-Rapper, dessen Texte man kaum versteht, so wie Zungenbrecher. Lacht mich aus, ich hätte nichts im Game zu suchen. Aber soll ich mir bitte das eigene Game aussuchen? Wofür ich bin ich Goliath, dieser Schwuchtel-Rapper, dessen Texte man kaum versteht, so wie Zungenbrecher. Lacht mich aus und sagt, ich hätte nichts im Game zu suchen. Aber soll ich mir bitte mein eigenes Game aussuchen? Guck, wie ich in dieses Mikrofon hier einfach rein spitte. Meine Geschichte, in 16 war es die Geschichte. Hast du schon gesehen, Satan geht es gut. Doch ich komm mit der Barretta, samt der Satansblut. Eines Tages auf die Erde, ihr seid alle weg. Weggekickt mit dem After-Effekt. Blutlachen, die den Boden bedecken. Aber soll ich etwa noch die Pferde hier checken? Sie sind nicht mehr braun und weiß, sondern rot und weiß. Silberne Pferdchen mit einem Sternschweif auf der Stirn, das ist 16 Bar Freestyle. Und ich weiß, ihr Rapper, ihr seid allesamt high. Rap macht die Droge und die Droge macht den Rap. Rap macht mich und mich macht das Geschäft. Alles ist so gebildet bin ich. Ich bin so gebildet und gebildet bist du nicht.